Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. Fünftes Kapitel. In einer jüdischen Stadt des Gouvernements war bei den Juden im Handel eine schmutzige Geschichte passiert. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob Sie falsches Geld gehabt oder ein unredliches Geschäft gemacht hatten. Jedenfalls musste die Obrigkeit die Sache aufdecken und hat eine bedeutende Belohnung dafür ausgesetzt. Die Gnädige ging also zu unserem Beeman und sagte, Beeman Iwanowitsch, hier gebe ich Ihnen 20 Rubel für Kerzen und Öl. Befehlen Sie den Ihrigen, so eifrig wie möglich zu beten, dass man meinen Mann mit dieser Sache beauftragt. Das machte ihm wenig Kummer. Er hatte schon Geschmack an diesen Opfergaben gefunden und antwortete, Gut, Gnädige, ich werde es befehlen. Aber dass Sie auch tüchtig beten, die Sache ist für mich sehr wichtig. Die werden sich nicht unterstehen, schlecht zu beten, wenn ich es befehle, ruhigte Beeman. Ich werde ihnen Fasten auferlegen, bis sie es erfleht haben. Er nahm das Geld und ließ es dabei bewenden. Ihr Gemahl aber erhielt noch in derselben Nacht den von ihr gewünschten Auftrag. Mit diesem Segen genügte ihr aber unser Gebet nicht mehr, und sie wollte unbedingt selber unserem Heiligen ihr Lobpreisung darbringen. Sie sagte es Beeman, und er bekam Angst, weil er wusste, dass wir sie nicht in unser Heiligtum einlassen würden. Die Gnädige gab jedoch nicht nach. Ich werde, sagt sie, was Sie auch sagen mögen, heute gegen Abend ein Boot nehmen und mit meinem Sohne zu Ihnen kommen. Beeman redete ihr zu. Es ist besser, sagte er, wenn wir selber beten. Wir haben einen Schutzengel. Dem weihen Sie ein Licht und wir werden ihm den Schutz Ihres Gemahls anvertrauen. Ach, das ist vortrefflich, antwortete sie. Ganz vortrefflich. Ich bin sehr froh über diesen Engel. Hier ist etwas Geld für Öl. Zünden Sie unbedingt 3 Lämpchen vor ihm an, und ich werde dann kommen, um es mir anzusehen. Beeman gefiel das gar nicht. Er kam zu uns und begann zu jammern, dass die Sache so und so stünde. Ich habe, sagte er, der abscheulichen Ketzerin nicht widersprochen, als sie Begehren äußerte, weil wir ihren Mann notwendig brauchen. Und so log er uns ganze Körbe voll vor. Aber von all dem, was er gesagt hatte, sagte er nichts. Nun, so unangenehm es uns auch war, es war nichts zu machen. Wir nahmen unsere heiligen Bilder möglichst schnell von der Wand und legten sie in ihre Kisten, aus denen wir die Ersatzbilder holten, die wir aus Furcht vor Beamtenüberfällen bei uns hatten. Diese setzten wir auf die Gestelle und erwarteten unseren Gast. Sie kam und war so aufgeputzt, dass es zum Erschrecken war. Sie fegte mit ihren langen, breiten Bändern nur so hin, schaute alle unsere vertauschten heiligen Bilder durch die Lorgnette an und fragte, »Sagen Sie, bitte, welcher ist hier der wundertätige Engel?« »Wir wissen schon nicht mehr, wie wir Sie von diesem Gespräch abbringen sollen. Wir haben keinen solchen Engel«, sagten wir. Und wie sie auch in uns drang und Beeman schalt, wir zeigten ihr den Engel nicht, sondern führten sie möglichst schnell zum Teetisch und setzten ihr vor, was wir hatten. Sie missfiel uns schrecklich, Gott weiß warum, sie sah irgendwie abstoßend aus, obwohl man sie sonst für schön hielt. Wissen Sie, so eine lange, hagere, mit zusammengewachsenen Augenbrauen, solch eine Schönheit gefällt Ihnen nicht, unterbrach der Bärenbelz den Erzähler. Erlauben Sie, was kann einem an einer solchen schlangenähnlichen Gestalt gefallen, antwortete jener. Bei euch hält man wohl eine Frau für schön, wenn sie wie ein Erdhaufen aussieht. Ein Erdhaufen, wiederholte unser Erzähler lächelnd und ohne gekränkt zu sein. Warum nehmen Sie das an? Nach unserer echt russischen Auffassung bevorzugen wir einen Typus, der unserer Meinung nach viel ansprechender ist als der, den die jetzige Leichtfertigkeit schätzt, aber durchaus nicht, was man ein Erdhaufen nennen kann. Wir schätzen nur die langen, mageren nicht, sondern lieben es, wenn die Frau nicht auf langen, sondern auf kräftigen Beinen steht, damit sie nicht konfus herumrennt, sondern wie eine Kugel überall hinrollt und auch hinkommt, während die lange hin und her läuft und stolpert. Die schlangenhafte Schlankheit schätzen wir ebenso wenig, sondern fordern, dass die Frau erdhafter sei und einen Busen habe. Denn wenn er auch für die Figur nicht so schön ist, so spricht er doch von der Mutterschaft. Die Stirne muss bei der echten russischen Frauenart voll und fleischig sein, weil in ihr dann mehr Lust und Freundlichkeit liegt. Ähnlich ist es mit der Nase. Wir mögen die Hakennase nicht, sondern die Nase soll wie ein Pfeifchen sein, denn so ein Pfeifchen ist, wenn Sie erlauben, für die Familie viel freundlicher als eine trockene, stolze Nase. Und ganz besonders die Brauen. Die Brauen offenbaren den Ausdruck im Gesicht. Und deshalb dürfen Sie bei der Frau nicht zusammenstoßen, sondern müssen einen offenen Bogen bilden, weil man mit einer solchen Frau viel umgänglicher sprechen kann und sie auf jeden einen ganz anderen, für das Haus einnehmbaren Eindruck macht. Freilich, der jetzige Geschmack ist von diesem guten Typus abgekommen und bevorzugt beim Frauengeschlecht ätherische Luftigkeit. Aber das ist eben schade. Indes gestatten Sie, wir sprachen nicht davon und ich fahre lieber in meiner Erzählung fort. Wie wir die Frau hinaus begleitet haben, merkt uns Beamen als eitler Mensch, dass wir sie abfällig kritisieren und sagt, was habt ihr denn? Sie ist doch gut. Aber wir antworteten, die soll gut sein, wo sie schon im Gesicht nichts Gutes hat. Aber Gott sei mit dir, wie sie ist, so wird sie auch bleiben. Wir waren schon froh, dass wir sie hinausgeleitet hatten und räucherten gleich mit Weihrauch, damit bei uns auch kein Hauch von ihr zurückbleibe. Danach befreiten wir das Stübchen von den letzten Spuren des Gastes. Die Ersatzbilder legten wir in die Kisten zurück, in den Verschlag, und holten unsere richtigen Bilder wieder hervor. Wir hoben sie auf die Gestelle, wie vorher, und besprengten sie mit Weihwasser. Dann gingen jeder zu seinem Schlafplatz, und wir legten uns nieder. Aber Gott allein weiß, warum wir alle in dieser Nacht nicht schlafen konnten, und wie ängstlich und unruhig es uns zumute war. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.